Morning, morning, morning, morning. Guten Morgen, Morgen, Morgen, Morgen. So if you would only learn to understand these so simple principles. Wenn wir diese so einfachen Prinzipien nur lernen würden zu verstehen. Life with each other and among each other would be so much more peaceful. Wäre das Leben mit und untereinander so viel friedlicher. So, let's remember. Lass uns daran denken. Let's love Allah and care about those with a weaker conscience. Lass uns diejenigen lieben, ehren und uns um diejenigen kümmern, die ein schwächeres Gewissen haben. Now he goes to verse 30, which is a really beautiful verse. Wir gehen nun zu Vers 30, ein wirklich schöner Vers. So look what he says. Schau mal, was er sagt. So if I voluntarily participate, why should I be judged for celebrating my freedom? Wenn ich also freiwillig daran teilnehme, warum sollte ich dann dafür verurteilt werden, dass ich meine Freiheit feiere? Now look. Schau mal. Paul is saying, if I voluntarily participate in eating this, why does somebody else judge me? They can't do that. Paulus sagt, wenn ich freiwillig mitesse, warum soll mich dann jemand anderes verurteilen? Das können sie nicht tun. Remember, here are the two sides. Denk daran, hier sind die beiden Seiten. I am free, I can eat, I can drink, I can voluntarily eat that meat if I want to. Don't judge me. Ich bin frei, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann freiwillig dieses Fleisch essen, wenn ich will. Richtet mich nicht. So Paul is showing both sides. I'm free, but it's always the stronger takes care of the weaker, not the other way around. Paulus zeigt beide Seiten. Ich bin frei, aber es ist immer der Stärkere, der sich um den Schwächeren kümmert, nicht andersrum. So Paul says, you know, you can't judge my freedom, but I'm also not going to use my freedom. Paulus sagt also, du darfst nicht über meine Freiheit urteilen, aber ich werde meine Freiheit auch nicht ausnutzen. So look, he says, whether you eat or you drink, live your life in a way that glorifies and honors God. Er sagt, ob ihr esst oder trinkt, lebt euer Leben so, dass ihr Gott verherrlicht und ehrt. What would be? Was wäre, wenn? If every Christian in the world says, wenn jeder Christ auf der Welt sagen würde, that from now on, this is the verse that I live by. Von nun an lebe ich nach diesem Vers. I will do everything and I will glorify God. That's the way I do it. Ich mache alles und verherrliche Gott. So mache ich das. You see, suddenly there would be so many things we would not do and so many other things that we would do. Plötzlich gäbe es so viele Dinge, die wir nicht tun würden und so viele andere Dinge, die wir tun würden. So because in so many ways, you know, we try to glorify ourselves, honor ourselves, have our own way instead of asking a simple question, what is it that glorifies God? Denn wir versuchen auf so viele Arten und Weisen, uns selbst zu verherrlichen, uns zu ehren und unseren eigenen Weg zu gehen, anstatt die einfache Frage zu stellen, was verherrlicht Gott? So let's change the way we live our Christian life. Ändern wir die Art und Weise, wie wir unser christliches Leben leben. Think more about God and think more about your brother and sister. Denken wir mehr an Gott und denken wir mehr an unseren Bruder und unsere Schwester. Look. Schau. And make sure you're not offending Jews or Greeks or any part of God's assembly over your personal preferences. Vers 32. Und achtet darauf, dass ihr weder Juden noch Griechen noch irgendeinen Teil der Gemeinde Gottes wegen eurer persönlichen Vorlieben vor den Kopf stoßt. Wow. Wow. Three groups. Drei Gruppen. And Paul says that you should make sure that you don't offend. Von denen Paulus sagt, dass du darauf achten sollst, dass du sie nicht vor den Kopf stößt, ihnen kein Ärgernis bist. So, your personal preferences are not priority. Deine persönlichen Vorlieben sind also nicht die Priorität. Not offending others is your priority. Die Priorität liegt darin, anderen kein Ärgernis zu sein. So he talks about Jews, he talks about Greeks, and he talks about the assembly, you know, of God, the people of God. Er spricht also von Juden, er spricht von Griechen und er spricht von der Gemeinde Gottes, dem Volk Gottes. It's interesting that Paul divides people into these three groups. Es ist interessant, dass Paulus die Menschen in diese drei Gruppen einteilt. Now the Jews are the people who obviously are the nation of Israel. Die Juden sind die Menschen, die offensichtlich die Nation Israel sind. When he talks about the Greeks, he doesn't actually talk about the Greeks, but the word should be the Gentiles. Wenn er von den Griechen spricht, spricht er eigentlich nicht von den Griechen, sondern von den Heiden. And then the house of God. Und dann vom Haus Gottes. So, Christians, non-Christians, or Israelis. Also Christen, nicht Christen oder Israelis. The whole world is included there. Die ganze Welt ist hier eingeschlossen. So in simple words, Paul says, don't offend anybody over your personal preference. It doesn't matter who they are. In einfachen Worten sagt Paulus somit, sei niemandem wegen deiner persönlichen Vorlieben ein Ärgernis. Es spielt keine Rolle, wer sie sind. But Paul divided the world into these three groups because God deals differently with these three groups. Paulus hat die Welt in diese drei Gruppen unterteilt, weil Gott mit diesen drei Gruppen unterschiedlich umgeht. Remember, the Bible says that the Jew is judged by the law. Erinnerst du dich, dass die Bibel sagt, dass der Jude nach dem Gesetz gerichtet wird? The Gentiles by his conscience. Der Heide nach seinem Gewissen. And the Christian not at all. Und der Christ gar nicht. Because Christian is in Jesus Christ, therefore he's already passed judgment. Weil der Christ in Jesus Christus ist, ist er dem Gericht bereits entronnen. So always ask this question. Stell dir also immer diese Frage. How you live your life, are you being offensive to people in a certain group? Wie lebe ich mein Leben? Bin ich für eine bestimmte Gruppe von Menschen ein Ärgernis? Now, look, I know there is people who will use this. Ich weiß, es gibt Leute, die dies benutzen. They always do. Das tun sie immer. There are always people who said, hey, you have offended me. Es gibt immer Leute, die sagen, du warst mir ein Ärgernis. And you are not supposed to offend me. The Bible says, don't offend me. Du sollst mir aber kein Ärgernis sein. In der Bibel steht, du sollst mir kein Ärgernis sein. You see, that's not what Paul is teaching here. Das lehrt Paulus hier aber nicht. Paul is not teaching that this can be used by other people who feel offended by you. Paulus lehrt nicht, dass Menschen, die an dir Anstoß nehmen, diesen Satz benutzen können. And I tell you why. Ich sage dir warum. There will always be people who are offended. Es wird immer Menschen geben, die Anstoß nehmen. Jesus himself said offenses must come. Sogar Jesus selbst hat gesagt, Ärgernisse müssen kommen. But then he said, woe unto them through whom they come. Aber dann sagt er, wehe dem, durch den sie kommen. So Paul did not write that so that people can say, hey, you offended me. Paulus schreibt das nicht, damit die Leute sagen können, hey, du warst mir ein Ärgernis. No, he gave this as a warning that we as Christians who walk in love should not live to give offense. Nein, er schreibt dies als Warnung, damit wir als Christen, die in der Liebe leben, nicht so leben, dass wir ein Ärgernis sind. So look, I give a practical example. Ich gebe dir jetzt ein praktisches Beispiel. What I preach has offended people. Was ich predige, verärgert Menschen. This is not my responsibility. Neither is it my fault. Das ist nicht meine Verantwortung, es ist auch nicht meine Schuld. Yet, if I say things when I preach them, with a motive to offend people. Wenn ich aber Dinge sage, wenn ich predige, mit der Motivation, Menschen zu verärgern. Or with this attitude, if I offend you, that's your problem. Oder mit folgender Einstellung, wenn ich dich ärgere, ist es dein Problem. Then now it's my responsibility and I have sinned. Dann bin ich jetzt dafür verantwortlich und habe gesündigt. So I can't do anything that with the purpose of offending other people. Ich kann daher nicht absichtlich Menschen vor den Kopf stoßen. While I'm not responsible for the offense of other people. Während ich nicht dafür verantwortlich bin, wenn Menschen an mir Anstoß nehmen. I hope this is clear. Ich hoffe, das ist klar. Tomorrow we're going to finish this chapter. Morgen beenden wir dieses Kapitel. Then I'm gonna think if I will tack it 1 Corinthians 11 or not. Dann überlege ich, ob ich 1. Korinther 11 in Angriff nehme oder nicht. I mean, who wants to talk about head covering? Wer will schon über Kopfbedeckung sprechen? I don't think I want to. Ich denke nicht, dass ich das will. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.